Willkommen zum Scene-Podcast. Wie versprochen gibt's jetzt eine Folge mit einem Gast. Heute bei mir im Zimmer habe ich Schwarzrund. Willkommen. Hi. Möchtest du ein bisschen was zu dir erzählen? Das kann ich machen. Genau, ich bin Schwarzrund, ich bin ein bisschen erkältet, wie man hören kann. genau. Ich mache Scenes offenkundigerweise, weil sonst wäre es albern, dass ich hier wäre. Aber ansonsten bin ich halt eine schwarze Person, Dominikanerin mit deutschem Pass, die ganz viel zum Thema Queerness, Fatness, Disability, Unikram und schwarzen Politiken schreibt und Performance-Texte macht. Und mittlerweile auch YouTube und genau, ich podcaste auch so ein bisschen. Und ja. Ich male. Ja. Ich vergesse das immer. Gut, dass du das nicht vergessen hast. Und ich habe einen Roman geschrieben. Genau. Das vergesse ich auch immer. Das wollte ich gerade auch ansprechen. Nicht nur bist du eine Autorin, die Scenes macht, sondern auch publizierte. Publizierte Scenester. Publizierte Autorin. Und das ist eben, ich finde diese Schnittstelle bei dir super interessant, weil ich ja auch ein bisschen den Hintergrund hinter der Entstehungsgeschichte von deinem Roman Biskaya kenne. Du kommst ja wirklich aus der Self-Publishing, selbstpublizierenden Ecke. Und wie kam es dann dazu, dass du dann einen Roman bei einem Verlag publiziert hast? Na, vielleicht erstmal dazu, warum ich Selbstpublizieren so krass wichtig fand und finde. Gerne. Bücher waren irgendwie schon immer ein großer Teil in meinem Leben. Ich habe in meinen Bibliotheken meine Freizeit verbracht als Jugendliche, also so diese Affinität zum Gedruckten war einfach schon immer da. Mhm. Und dann habe ich irgendwann angefangen damit, für Ethninnen, die auf Poetry Slams auftreten, Bücher zu verkaufen. Bei Veranstaltungen, Poetry Slams und so weiter und so fort, auch auf Festivals. Mhm. So sehr ich manche von den kleinen Verlagen da auch geschätzt habe, habe ich trotzdem gemerkt, dass gerade mit den großen Verlagen es echt viele Sachen gibt, die mich total ärgern, wie die mit AutorInnen umgegangen sind. Und wenn du die Bücher für Leute verkaufst, musst du ja immer aushandeln, wie viel du als Büchertisch kriegst. Mhm. Und dann erzählen die Leute oft, wie ihre Verträge sind mit dem Verlag, weil sie sich so schlecht fühlen, die so wenig geben zu können. Heißt, ich wusste irgendwann von jedem großen und kleinen Verlag, wie viel Prozent die Leute kriegen. Oha. Ob sie überhaupt was kriegen. Mhm. Und so weiter und so fort. Und wie wenig Selbstbestimmungsrecht es gab. Also bis hin zum Buchtitel, Buchcover und so weiter und so fort. Also echt gruselige Sachen. Vielleicht mittlerweile nicht mehr so schlimm oder viel schlimmer, keine Ahnung, ist schon ein paar Jahre her. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das heute noch alles 1:1 ist, aber das hat mich auf jeden Fall abgeschreckt. Genau, vorgespult, irgendwann war ich halt raus aus dieser ganzen Slam-Geschichte, habe mich mehr mit schwarzen Veranstaltungsformaten beschäftigt. Und dann kam es halt eben zu Biskaya. Ich habe erst meine Novelle quasi selber publiziert, also die hat den Namen quasi. Ja. Ich habe sie wirklich selber, aber sie hat auch den Namen, also der Name ist quasi, so. Aber ich habe sie wirklich selber publiziert. So. Ja. Und da hattest du, also Zwischenfrage, da hattest du auch kein, das war die ursprüngliche Idee, ist diese Novelle selber zu produzieren, also das, oder? Die Idee war das gar nicht zu drucken. Ah, okay. Also ich habe das, quasi gibt es bis heute als PDF online für Umme zu beziehen. Also war das so der erste Plan mit dieser Novelle, genau, dass die halt online zu bekommen ist? Genau. Und dann haben Leute halt geschrieben, hey, ich habe angefangen es zu lesen, aber ich würde halt lieber im Papierformat lesen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann drucke ich halt. Dann habe ich ja gesagt, okay, das kann ich machen. Ich drucke mal so viele, wie ich wahrscheinlich jemals verkaufen werde. Das waren 25 Stück. Mittlerweile habe ich die Geschichte ungefähr 600 Mal verkauft. Also ja. Bisschen unterschätzt. Mhm. Genau, so habe ich dann quasi verkauft. Mhm. Und danach habe ich halt noch weitere Scenes gemacht in verschiedenen Formaten. Da können wir gleich eben noch drüber sprechen. Mhm. Und dann habe ich entschieden, dass ich Biskaya machen möchte. Mhm. Und da war halt schon klar, als ich das irgendwie angefangen habe, den Plot zu schreiben, dass das ein größeres Projekt wird, dass ich viel mehr Seiten brauche. Also es ist auf jeden Fall um halt die 250 Seiten werden. Mhm. Und da war klar, okay, das macht im Scene-Format einfach keinen Sinn mehr, weil das keine Druckerei machen kann. Genau. Ein bisschen Störgeräusche von dem Hund, der die ganze Zeit. Ich kann sich nicht entscheiden, wer kuscheliger ist. Ja, und will sehr gerne vor dem Mikro liegen. Das Mikro scheint das Kuscheligste. Genau, also so kam es dann dazu, dass ich halt gemerkt habe, okay, irgendwie muss ich hier das anders machen. Mhm. Und ich hatte aber keinen Bock auf den Verlag. Ja. Deswegen habe ich dann eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Da hat mir Black Trans Rebel großartigerweise geholfen mit einem YouTube-Video. also mit einem Video, Promotion-Video. Genau, und da kam dann so nach und nach das Geld zusammen. Dann kam das erste QTB-Pop-Festival. Das ist ein queeres Festival für Personen of Color und schwarze Personen. Mhm. 2015. Und dort habe ich dann meine Verlegerin nicht kennengelernt. Warum erzähle ich das? Aber ich habe andere Leute kennengelernt, die auch aus Österreich kommen. Und die haben dann gesagt, hey, wir haben von einer Kampagne erfahren. Und wir kennen eine Verlegerin aus Wien, die of Color ist, die queer ist und total cool ist. Und ich war so, ja, aber... So? Ja. So what? Nee, will ich nicht. Und dann war ich auf dem Bundestreffen und habe dort das erste Mal geskypt. Bundestreffen von... Von der ISD, okay. Schwarze Menschen in Deutschland, genau. Also die schwarzen Menschen treffen sich in Deutschland innerhalb des Vereins ISD einmal im Jahr seit, ich glaube, 27 Jahren oder so, ungefähr. Kann auch falsch sein, aber ungefähr, also länger wie 25 Jahre, so viel weiß ich auf jeden Fall. Genau. Dort war ich dann, habe dann mit Nicole geskypt und Nicole ist vom Verlag Zaglossus. Und dann habe ich gesagt, ich will dies und das und jenes und das will ich auch und all das kriegst du nicht und überhaupt. Und Nicole war so, okay, wir kriegen das irgendwie hin, weil ich finde das Format wichtig und ich finde die Geschichte wichtig. Wow. Genau, das war ziemlich cool. Wahrscheinlich auch eher unüblich, dass auf alle Bedürfnisse und Wünsche der Autorin eingegangen wird auf so eine Art und Weise. Ja, total. Also vor allem, weil ich halt... Der Verlag Zaglossus ist halt unglaublich klein. Mhm. Das ist jetzt nicht wie Rororo oder so, wo dann irgendwie gesagt wird, okay, dann leistet sich halt die eine Person jetzt ein Spaßprojekt für ein halbes Jahr, ist uns geldmäßig egal, sondern wenn die sich für ein Projekt entscheiden, ist das einfach deren Projekt. Mhm. Heißt, ein Buch ist einfach dann das eine Buch, um das sich gerade gekümmert wird. Also heißt, ziemlich cool, sich darauf so einzulassen. Und genau, so kam es dann dazu, dass Biskaya im Verlag erschienen ist und coolerweise kam das halt zusammen mit anderen Publikationen raus von einer schwarzen Autorin. Und das Buch heißt Talking Back und da geht es halt um schwarze österreichische Widerstandsgeschichte. Mhm. Und um einen Roman geht es viel um die Geschichte von schwarzen Deutschen seit 1800, 1700 noch was. Mhm. Also da gab es viel Überschneidungsfläche und das war auch ziemlich cool. Genau. Ja, cool. Also konnte dann ein Verlag dich überzeugen, dann doch nicht selbst zu publizieren. Also es hört sich jetzt nicht so an, dass es ein riesiger Schritt gewesen wäre, weil du nicht alles aufgeben musstest, sondern du mit deinen Bedürfnissen und Visionen da sehr viel Mitspracherecht hattest. Ja, ich glaube, es hat mir aber trotzdem Sicherheit gegeben. Ich hatte halt quasi was nebenbei, also halt quasi während ich Biskaya geschrieben habe, wurde quasi viel gelesen, Leute haben mich dafür interessiert. Ich wurde relativ viel gebucht und hatte meine Zines, die gut verkauft wurden. Heißt, ich wusste, selbst wenn das mit dem Verlag nicht klappt und wir uns zerstreiten, habe ich ja meine eigene Möglichkeit, das zu distributieren. Ja, faszinierend. Ich finde es sehr interessant, überhaupt in dieser Wechselwirkung von jetzt selber publizieren, selber Zines machen, Zines zu distributieren, vielleicht durch einen Distro und dann eben queeres Verlagswesen und so. Und zum Beispiel durch die Veranstaltung Queeres Verlegen, wo wir ja auch beide waren, haben wir auch gesehen, dass die Unterschiede gar nicht mal so groß sind. Du bist, also für mich bist du halt eine Person, die da sehr an der Schnittstelle ist, weil du halt, du hast sehr viele Zines, die du weiterhin auch selber produzierst und selber herausbringst und dann aber auch den Roman und weitere publizierst. Ich würde sagen, und 10 oder so dieses Jahr. Ja, es ist ja. In irgendwelchen Büchern. Genau. Ja, aber ich merke, ich brauche diese Freiheit halt eben vom Zines dann. Also, weil es ist trotzdem was anderes, ne? Wenn du ein Buch produzierst mit jemandem zusammen, der sich ums Layout kümmert und eine andere Person, die für den Vertrieb zuständig ist, noch eine Person, die sich generell um das Verlagsprogramm... Also selbst wenn die Personen alle super nett und super schick sind, dann sind das ja alles Erwartungen, die du zusammenbringen musst. Mhm. So, ne? Du musst ja irgendwie gerade stehen dafür. Ist ja was anderes, wie wenn du jetzt dich hinsetzt und sagst, ich will unbedingt einen Zine zum Thema Eierkuchen rausgeben, weil ich finde, das Thema Eierkuchen ist jetzt mal dran. Ja. Und dann ist das vielleicht total daneben und niemand interessiert sich für Eierkuchen. Mhm. Aber dann war das halt... Das war der dein Versuch. Fehler und genau und so. Das ist dann okay. Und vielleicht musstest du unbedingt deine Verbindung zum Thema Eierkuchen prozessieren. Ja, und bei Zines ist ja vielleicht das Risiko dann auch nicht so groß, auch wenn es ein größeres Zine ist. Druckt Mensch ja meistens nicht sofort mehrere hundert Stück davon, sondern eine kleinere Auflage. Genau, danke dafür für den Hintergrund zu deinem Roman Biskaya. Worüber ich vor allem mit dir reden möchte, das hatte ich ja auch schon angekündigt, ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und gleichzeitig immer was ist, was teilweise, was schwierig ist, sage ich mal, für mich. Warum, werde ich später noch drauf eingehen und da habe ich auch eine Frage Würde ich da. ja, jetzt kommen hier sehr viele Tiere aufs Bett. Und das könnte laut werden. Katze, so. Hund, Tastatur, Aufnahme. So, die Katze läuft nicht über die Tastatur, also wir nehmen weiter drauf. Sondern über das Mikrofon. Die Katze guckt auch jetzt ins Mikro, der Hund auch. Okay, wir schauen einfach, wie es geht. Das Thema, worum es jetzt gehen soll, sind Scenes auf Deutsch. Und weil ich auch deine Scenes kenne und deine Arbeit, ist der Grund, warum ich gerade dich eingeladen habe, auch, dass du halt Scenes vor allem auf Deutsch machst. Und die Frage wäre dann, warum? Der Hintergrund davon ist, wäre vielleicht auch interessant zu sagen, dass wir ja beide Menschen sind also migrierte Menschen und beide halt in mehreren Sprachen auch unterwegs sind. Ja. Also während du ja fließend die Sprachen sprichst, ja. Bei mir ist es ja so, dass ich quasi so einzelne spanische Wörter habe, dann halt den plattdeutschen Einfluss, aber halt vor allem Englisch ist ja eine sehr wichtige Sprache, um über politische Themen zu sprechen, zu schreiben, zu was auch immer. Genau. Und gab es bei dir dann irgendwann mal so einen Moment, dass du dich entschieden hast, okay, ich schreibe jetzt auf Deutsch? Ja, ich glaube, es ist halt immer wieder so eine Entscheidung. Ich schreibe ja auch auf Englisch, aber ich glaube, das ist immer, es ist gerade als Künstlerin total schwierig, weil einerseits gibt es zu wenig zu mehrdimensionale Lebensrealitäten auf Deutsch. Das bedeutet, es braucht mehr davon. Ja, genau. Andererseits heißt das aber auch, es gibt überhaupt keinen Markt dafür. Nicht, weil es niemand interessiert, aber es gibt einfach gar keine Strukturen. Also es gibt jetzt nicht das Black Queer Scene Fest. Ja. So, ja. Ne? Das schwarze queere Scene Fest in dem Ding, so, ne? Genau. Heißt, es ist halt, wenn ich was auf Englisch habe, ist die Wahrscheinlichkeit, es ist einfach der Markt ja viel größer, wenn wir uns mal gucken, wie viele Menschen auf der Welt Deutsch sprechen, wie viele Menschen auf der Welt Englisch sprechen, und wenn wir das dann nochmal verschärfen mit dem Blick auf, wie viele queere Personen, queere schwarze Personen jeweils die Sprache sprechen, heißt, es ist ja eine Entscheidung, die sehr bewusst getroffen werden sollte. Andererseits lebe ich in Deutschland, heißt, ich habe einen ziemlich direkten Zugang zum deutschsprachigen Personen einfach. Ja. Deswegen würde ich gar nicht sagen, es gab jetzt so einen Moment, wo ich das entschieden habe. Es ist irgendwie auch eine Notwendigkeit gewesen, weil ich lange gebraucht habe, um mich zu trauen, überhaupt auf Englisch zu arbeiten. Und andererseits habe ich eine sehr tiefliegende Liebe zur deutschen Sprache. Also mein Hauptformat ist ja noch immer Poesie. Also es ist ja eher, dass ich die Poesie verschieden banne in Videos, in Scenes und so weiter. Aber es geht ja bei mir eigentlich, es geht immer um Poesie. Ja. Es geht immer um Poesie. Also selbst meine Scenes, die keine Poesie sind, sind eigentlich daraus geschrieben. Und ich liebe einfach Deutsch als Sprache für Poesie. Ich bin damit, glaube ich, mittlerweile auf ziemlich verlorenem Posten. Und ich verstehe die Zuneigung zum Englischen. Ich verstehe es so sehr, weil wir so viele Begriffe mittlerweile uns ja auch aus dem Englischen leihen, weil es komplexe Konzepte sind. Aber gerade deswegen liebe ich es, Texte auf Deutsch zu schreiben, weil ich dann so viel näher an meinem Gefühl dran bin, weil halt Deutsch meine Hauptsprache ist. Du kannst es dir halt auch sehr aussuchen mit Englisch, ne? Du klingst immer so ein bisschen, als würdest du dich auf einer theoretischen Ebene mit etwas beschäftigen. Oh ja, das Gefühl kenne ich. Genau, und es ist super. Ja. Das ist super für manche Sachen. Und für ganz viele Sachen finde ich es aber total schön, im Deutschen zu bleiben, was halt meine Hauptbezugssprache ist. Und Deutsch klingt einfach so hart und klar, und es ist so, Deutsch ist immer traurig und ich mag das. Ich mag das total. Wow. Ich kann nicht so viel mit deutscher Kultur anfangen, aber ich kann sehr viel mit deutscher Sprache anfangen. Das, also wenn wir einfach vergleichen, wie die Poesie klingt von Audre Lorde auf Englisch, das hat immer Hoffnung und immer Tiefe und so. Und es ist toll, aber es bin nicht ich. Ich habe einen Text, der so ist. Ja. Und wenn ich mir die Texte von Maya Yim durchlese, die einfach so davon getränkt sind, angefressen zu sein, das ist so viel näher an dem dran, wie ich mich sehe. Heißt, einen ganz großen Teil von mir kann ich einfach vor allem auf Deutsch ausdrücken. Und das merke ich halt eben auch bei Scenes, dass ich das total mag. Ich mag das total. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Scene rausgebracht, das heißt das ABC der Gefühle. Und das ist so ein Buch zum Ausmalen. Und da geht es eben um Gefühle, und über Gefühle auf Deutsch zu schreiben, finde ich halt super, weil alle immer sagen, dass Deutsch keine Sprache für Gefühle ist. Ich finde, Deutsch ist eine super Sprache für Gefühle, halt nicht für besonders viele kitschige Gefühle, aber schon für Gefühle. Und da gibt es dann zum Beispiel B wie in Jetzt gerade bin ich dir richtig böse. Und im Englischen würde ich das nur blumig ausdrucken können oder extrem sauer. Okay. Aber einfach dieses Ich bin dir böse. Punkt. Like I'm really angry, das klingt schon so aktiv. Mhm. Also heißt bei mir das viel mit so damit zu tun. Ich glaube, bei mir ist nicht die Entscheidung zu sagen, ich mache das in Deutsch. Bei mir ist immer das, ich möchte zu dem Thema arbeiten, was ist die beste Form dafür. Mhm. Und die Form betrifft dann halt, mache ich jetzt ein Gedicht dazu oder einen Blogtext oder ein Video. Und halt eben auch, mache ich das auf Deutsch, auf Englisch, auf Denglisch, auf Spanglisch. Mhm. Nutze ich Ostfriesisch, nutze ich Plattdeutsch. Mhm. Wow. Danke. Das ist sehr spannend und ich finde es sehr schön auch zu hören, wie unterschiedlich das für dich ist. Der Grund, warum ich auf Deutsch schreibe, ich habe ähnliche Gründe, aber komme dann aus einer ganz anderen Ecke. Mhm. Und ich finde das faszinierend, so wie wir da so zusammenkommen und beide halt auch aus einer Überzeugung das machen. Ich habe mich tatsächlich, also bei mir war, deswegen habe ich diese Frage auch gestellt, weil es bei mir tatsächlich so war, dass ich mich entschieden habe, okay, ab jetzt mache ich das so, ab jetzt schreibe ich auf Deutsch, was eine aktive, sage ich auch, politische Entscheidung war, weil mir halt einfach Scenes zu spezifischen Themen, zu denen ich arbeite, auf Deutsch gefehlt haben. Und gleichzeitig war es für mich auf so einer persönlichen Ebene, habe ich diese Entscheidung getroffen, um nicht mehr die ganze Zeit hin und her zu überlegen zu müssen. Ich bin mit mehreren Sprachen aufgewachsen. Mit meiner Herkunftsfamilie spreche ich eine Sprache. Ich lebe jetzt in Deutschland, spreche halt sehr viel Deutsch. Mit einem Teil meiner Wahlfamilie spreche ich Englisch. Und dann bin ich auch noch in einem weiteren Land groß geworden, in dem ich auch noch die Sprache spreche. Und ich denke, viele migrierte Leute kennen dieses Gefühl, wenn ein Mensch mehrere Sprachen hat, mit verschiedenen Gruppen von Leuten verschiedene Sprachen spricht, dann hat man auch auf eine Art und Weise mehrere Identitäten. Mhm. Und es kann manchmal extrem schwierig sein, diese Identitäten zusammenzubringen. Und ich merke auch bei mir, je älter ich werde und je jetzt dadurch, dass ich schon so lange in Deutschland lebe, wird es auch bei mir teilweise eingeschränkt, welche Sprache ich spreche, weil ich eigentlich nur Deutsch spreche zurzeit, fehlen mir dann langsam immer mehr Wörter in den anderen Sprachen, um über spezifische Sachen zu sprechen. Das ist ja vielleicht auch das Ding, dass es ja auch wenig Konfrontation gibt. Also deine Hauptsprache ist ja, oder eine deiner Hauptsprachen ist ja Finnisch. Ja, genau. So ein Finnisch ist jetzt ja keine Welthauptsprache. Genau. Ja, genau. Also ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, weil du bewegst dich ja zwischen Finnisch, Schwedisch, ne? Ja, Deutsch und Englisch, genau. Ja. Ich bewege mich zwischen drei sehr, sehr großen Sprachen. Das stimmt, ja. Also Französisch wäre vielleicht auch nochmal größer, aber zwischen Deutsch und Englisch und zwischen Englisch und Spanisch, ja. Was die zwei der größten Sprachen sind so. Und Deutsch ist halt einfach, weil Deutschland ein verkacktes Imperialland ist, was überall immer rumpupsen muss, eine politisch total weit verbreitete Sprache. Genau. Also auch im amerikanischen Englisch gibt es ja total viele Begriffe, die den Deutschen entlehnt sind. Also es sind irgendwie drei Sprachen, die sehr, sehr populär sind, so, ne? Nicht populär, sondern verbreitet und bekannt sind. Also ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Punkt. Auf jeden Fall, ja. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es, I don't know. Ich verstehe diesen Punkt total mit diesem, dass es halt zu bestimmten Themen, was auf Deutsch nicht gibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied von der Art her, wie wir an Scenes rangehen. Also du machst relativ viele Educational Scenes. Mhm. Also so Scenes, wo man was zu einem Thema lernt, genau. Ich habe dazu ja eigentlich nur eins, mein Afro-Latinx-Scene. Mhm. Das ist ja wirklich so ein Erklärbär-Scene, sag ich mal, genau. Also wo ich mich halt mit so genderqueeren Identitäten... Aber das ist ja auch auf mehreren Sprachen dann wieder, ne? Genau, das ist multilingual und mit Hauptsprache Englisch. Mhm. Also ich glaube, wenn du Englisch nicht verstehst, hast du keine Chance, das Scene zu verstehen. Das glaube ich auch, ja. Genau. Und das ist vielleicht das Ding, also du schreibst ja viel zum Thema Trans und Trans ist ja einfach als Thema hier in Deutschland etabliert. Mhm. Also bevor ihr jetzt zu Hause umfallt, wartet, bis ich meinen Satz beendet habe. Etabliert im Vergleich zu dem Diskurs Afro-Latinx. Oh ja. Genau, also so, ne? Weil Afro-Latinx ist noch nicht mal etabliert in der USA als Diskurs. Und wenn ich mich hier über Diskurse aufregen will, dazu versteht niemand, worüber ich spreche, weil noch nicht mal jemand weiß, über wen ich spreche. Ja. Geschweige denn über welche Identität, geschweige denn über welchen Diskurs. Mhm. Also dass das erste Mal meine Genderverortung zum Teil, also Latinx halt, erwähnt worden ist, war vor 2 Wochen in einer Netflix-Serie. So. Also du redest ja nicht seit 2 Wochen darüber, sondern du lebst das ja schon seit langer, langer Zeit. Also genau, und das ist halt das Ding. Ich meine, Latinx gibt es als Identität einfach schon seit den 60er, 70ern, diese Praxis. Und heißt, dazu habe ich jetzt ein Educational Scene gemacht, aber ich habe es noch nicht mal auf Deutsch rausgebracht, weil ich... to be honest, nicht mal die Hoffnung habe, dass Leute sich damit beschäftigen. Jetzt würde ich es vielleicht anders machen, nachdem es halt in One Day at a Time, also dieser relativ populären Serie, diese Folge dazu gehabt. Jetzt überlege ich das quasi, das nochmal zu ändern. Aber vorher hatte ich keine Hoffnung, dass sich überhaupt wer auf Deutsch dafür interessiert. Ja. Und das war ja so ein bisschen der Impuls damals hinter quasi. Zu sagen, also quasi verhandelt ja, dass es eine Gesetzesänderung gab in der Dominikanischen Republik. Und diese wurde halt gar nicht in Deutschland thematisiert. Und anhand dieser Gesetzesänderung oder Neuinterpretation eines Gesetzes wurden über Nacht viele, viele schwarze Personen ihrer Staatsbürgerschaft beraubt und einfach von den Straßen weg deportiert. Wow. Also mit deportiert meine ich wirklich ohne Klamotten von der Straße in den LKW geschmissen. Und deswegen verwenden Dominikaner das Wort deportiert in diesem Zusammenhang. Mhm. Und das sollte eigentlich etwas sein, was die Welt in Aufruhr versetzt. Oh ja. Ne? Also eigentlich. Aber es hat niemand interessiert. Mhm. Und deswegen habe ich quasi geschrieben, weil es fiktive Charaktere sind, es ist irgendwie leicht zugänglich und so. Mhm. Und verhandelt aber eben, wie es ist, in der Diaspora sowas zu erleben und keiner spricht darüber. Mhm. Und keiner kriegt mit, was in seinem Heimatland passiert. Darum geht es ja in quasi. Ich glaube, diese Hoffnung, die ich bei quasi noch hatte, ist so ein bisschen gestorben. Ja. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Struggeln mit, welche Sprache verwende ich für meine Scenes. Hoffe ich weiter darauf. Ich glaube auch wegen der AfD, weil es macht halt einfach auch was mit dem Privaten. Mhm. Kämpfe ich ja eigentlich gerade noch für was irgendwie wohin führt oder... Ne? Also ist vielleicht übertrieben für euch, aber so NS-Zeit, ne? Die Autoren, die sich zu spät entschieden haben, auf Englisch umzusatteln, die hatten dann keine Zeit mehr rauszukommen. Genau. Und nicht, dass ich jetzt sage, das wird jetzt so schlimm werden, aber ich glaube, es ist trotzdem eine Mentalität, die ja in einem Land bleibt. Ja, und ich denke, es ist wichtig, darüber sich tatsächlich Gedanken zu machen, bevor irgendwie es tatsächlich zu spät ist oder irgendwas passiert. Ja. Und 12%, ne, die sitzen im Bundestag, also. Genau, darüber haben wir ja auch schon mal geredet, wie es denn ist, als jetzt Autorin oder kunstschaffende Person, die auf Deutsch schreibt, was ist dann die Möglichkeit oder müssen wir jetzt... Ja. Oder wäre es an der Zeit, jetzt sich umzustellen, um... Selbst wenn du umziehen willst. Also es muss ja noch nicht mal jetzt ein tragisches, politisches Ding sein. Genau. Das reicht ja schon... Zu sagen, weißt du, was ich will meinen... Also ich mache ja gerade meinen Master und wer Gott, vielleicht habe ich das Glück, mir irgendwann einen Doktor leisten zu können, zu machen. Und vielleicht will ich den dann nicht in Deutschland machen, weil in Deutschland es einfach Dinge gibt, die thematisch nicht abgedeckt werden. Ja, und ich sage, wir sind mal so vorsichtig. Und vielleicht will ich dann lieber in den USA studieren. Mhm. Also jetzt gerade Trump und so, ne? Ist jetzt auch nicht, aber nee, ihr wisst, was ich meine. So, es gibt einfach, was Black Studies angeht, was German Studies angeht, leider auch. Also eher die Universitäten, die sich damit beschäftigen. Und was ist dann? Also betreibe ich dann mein deutschsprachiges Scene-Distro aus den USA? Mhm. Also es sind einfach Fragen, die man sich stellen muss. Ja. Das heißt nicht, dass ich, also ich werde auch weiterhin deutschsprachige Scenes machen. Ich freue mich auch drauf, jetzt die Neuauflage von meinem einen Scene zu machen auf Deutsch. Aber... Es ist definitiv ein Risiko. Ja. Und ich glaube, das ist was, was in der DIY-Welt, gerade in der englischsprachigen DIY-Welt, wenig reflektiert wird, was für ein krasses Privileg das ist, auf einer der Welthauptsprachen zu publizieren. Ja. Und was für ein unglaublicher Wissenszugang das ist. Auf jeden. Und auch was für ein krasser Wissenszugang das für Deutschland ist, dass hier fast jeder Englisch spricht. Ja. Aber zum Beispiel mit meinem APC-Sie, ABC-Sie, sag ich schon. war es mir total wichtig, das auf Deutsch rauszubringen, weil es mir da halt ganz explizit um schwarze Kids in Deutschland ging. Also es ist halt für alle Altersgruppen, klar, aber es ist halt so ein, ist ein bisschen schwer zu erkennen. Das sind halt 24 Gefühle und es gibt dazu immer so einen Comic und ganz viele Flächen zum Ausmalen und immer so Aufgaben zum Ausfüllen, wo man so versuchen soll, sich seinen Gefühlen zu nähern. Mhm. Also die Idee ist so ein bisschen so ein dekoloniales Arbeitsbuch zum Thema Gefühle. Mhm. Und es war mir halt wichtig, das auf Deutsch zu haben, weil es der Kinderbuchmarkt, I tell you, it's dramatic. Es gibt so wenig gute Sachen für junge Menschen auf Deutsch. Also richtig wenig. Und ich bin halt keine Pädagogin, deswegen würde ich mich jetzt nicht an eine Geschichte oder so wagen. Mhm. Aber so ein Ausmalbuch habe ich mir halt zugetraut. Ja. Und es war halt cool, dass ich habe da halt ein Jahr lang dran gemalt und ich habe mir dann keinen Verlag zusammen beschlossen. Ich mache das einfach selber, weil ich Bock habe, dass ich das auch einfach verschenken kann. Also das kostet mich halt im Druck schon einiges. Das kostet so fast 2 Euro an Druckkosten, weil das Papier dicker ist. Ja, und ich drauf kritzeln kann, genau. Aber ich hatte das jetzt auch zum Beispiel schon bei Veranstaltungen, dass dann irgendwie ein schwarzes Kind mit einem weißen Elternteil kam. Der weiße Elternteil hat das noch nicht mal angeguckt. Oder war so, ach, diese komischen schwarzen Leute mit dem schwarzen Kind auf dem Arm. Und ich dann halt einfach wirklich dem Elternteil das in die Hand gedrückt habe. Ja. Und das ist halt für mich auch ein cooler Weg zu intervenieren, so. Dann wieder Scenes als Interventionsformund dass halt das zugänglicher ist auf diese Art und Weise. Und es wäre halt, also selbst wenn ich jetzt Bücher umsonst kriegen würde von einem Verlag, wäre es super awkward, wenn dann jemand ein Buch schenkt. Ja. Oder? Ja. Also das ist, da schenkst du mir ein ganzes Buch. Ja, das ist irgendwie so eine ganz andere... Ja, ich hatte das mal auf einer Buchmesse. Da kam eine Person, die hatte die ersten 4 Kapitel des eigenen Buches. Mhm. Also zur Buchmesse muss man wissen, es ist hart. Mhm. Es ist wirklich hart, weil da laufen super viele AutorInnen rum, die versuchen, einen Verlag zu kriegen. Die T-Shirts tragen mit I'm a writer und so. Und die sich nicht trauen, selber zu publizieren. Und ich so bin, krass, wenn du schon so weit bist, dich als eigene Litfaßsäule zu verwenden. Mhm. Willst du dich denn nicht lieber 2 Minuten mit Self-Publishing auseinandersetzen und das Ding einfach auf Amazon hauen? Mhm. Ist das nicht? Ja. Ist echt traurig. Und eine Person hat es aber wirklich völlig übertrieben. Das war vor 3 Jahren. Und zwar hat die Person für eine Stange von Geld die ersten 5 Kapitel, glaube ich, des eigenen Buches als Buch drucken lassen. Oh, wow. Um das dann zu verschenken. Das muss aber teuer sein. In der Hoffnung, sein. Dann einen Verlag zu kriegen. Da würde ja auch ein Zine wieder total Sinn machen. Also selbst zum Werbung machen für sich selber würde ein Zine mehr Sinn machen. Auf jeden Fall hat diese Person mir dieses Buch geschenkt und es war super seltsam. Ja, das muss seltsam sein. Es war so, oh, danke, interessant. Und dann wollte ich es so zurückgeben und die Person war so, nein, ich schenke dir das jetzt. Wow. Ich war so, ich kenne dich nicht und mich interessiert dein Buch nicht. Es war super seltsam, aber wenn Leute mir Zines schenken, finde ich das immer toll. Ja. Dann freue ich mich. Ja, voll. Was ist halt so was Kleines, es ist nicht so, es sind nicht irgendwie 10 Euro Druckkosten, die dir gerade in die Hand gedrückt werden. Zines werden auch getauscht und so. Also es ist ja, nicht das so. Ist, und deswegen gefällt mir das total, dass ich jetzt immer für so die weißen Elternteile von schwarzen Kids sowas habe, wo ich cool. So, guck mal, das ist pink, das ist für Kinder. Und ich bin so, haha. Und dann hoffe ich, dass die Kids so zu Hause ein bisschen was mitnehmen davon. Voll der schöne Gedanke. Also auch sehr subversive Methode. Ja, eine Broschüre zum ABC. So. Black Panthers. Geheimes Empowerment. Ja, super. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Gedanke mit diesen etwas mehr educational Scenes, die ich gemacht habe bisher, ist ja da auch der Gedanke, dass die dann halt auf Deutsch sind für Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch sprechen und vielleicht dann nicht so Zugang haben zu englischsprachigen Scenes. Und ich habe mir ja auch mit einem Scene die Arbeit gemacht, dieses Scene auf 2 Sprachen herauszugeben. Mhm. Das, wenn ich trans genug, gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ich finde es immer noch gut, dass ich das gemacht habe, aber es war eine krasse Arbeit. Mhm. Also, und du hast Fließtexte. Ja. Ich habe Gedichte. Ja. Gedichte übersetzen, das ist das Essenste überhaupt. Genau. Weil du musst eigentlich einen neuen Text schreiben. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich ein ganz neues Werk dann. Also genau. Ist halt schade. Also ich habe halt auch ein englisches Scene. Das ist mein englisches Scene. Yeah. Mit dem Titel Das englische Scene. Englisch Scene und Text. Englisch, wie heißt das denn? Details. The English? English Comics and Text. Ja, okay. Fast, ja. Ich muss an meinen Titeln arbeiten. Ja, du hast ja vorhin auch gesagt, ich meinte ja, welche Scenes. Guck, ich habe ein Scene, das heißt das ABC der Gefühle. Alle finden es super, weil es einen Titel hat. Ja. Ja, du meintest vorhin, dass deine Scenes alle keine Titel haben. Ja, ich bin immer so sehr interessiert daran, dass es unglaublich schön aussehen soll und der Inhalt muss dekolonial sein. Ich lese dann auch gerne nochmal 3 Fachbücher dazu. Mhm. Und dann so Titel vergleich so, nö. Let's make it effortless. Aber das ist doch auch eine Art, also wenn das so ist, dann... Ja, und ich glaube, daran will ich schon arbeiten. Es macht Sinn, dass Dinge Namen haben. Mhm. Das ist eine sinnvolle Geschichte. Aber genau, mein englisches Scene, das habe ich zum Beispiel rausgebracht, weil ganz explizit gefordert worden ist von Leuten, die bei Veranstaltungen von mir waren, hast du auch irgendwas auf Englisch, weil ich halt nur Sachen auf Deutsch hatte. Mhm. Also das war noch bevor mein Femme-Scene rauskam. Stimmt, mein Femme-Scene ist auf Deutsch. Jetzt der Quatsch. Genau. Ja. Mein Femme-Scene ist auf Deutsch. Also es war bevor das Afro-Latings-Scene rauskam. Ja, genau. Das war genau. Also heißt, ich hatte wirklich nur Sachen auf Deutsch. Das Scene zum Beispiel, das wäre total schwierig, das ins Deutsche zu übersetzen, weil das 2 Gedichte vor allem sind, die sehr, sehr lang sind. Also 2, ich würde eher sagen, gedichtartige Texte. Und die sind beide daraus entstanden, dass ich nicht wusste, wie ich das auf Deutsch formulieren soll. Oh, wow. Heißt, das jetzt zu übersetzen wird ziemlich sinnlos, weil das war der Impuls des Gedichtes. Also Casa, weil es halt kein, weder in Deutsch noch Englisch ein Wort dafür gibt, das so viele Bedeutungsebenen hat wie das Wort Casa. Mhm. Also weil im Deutschen haben wir Heimat, Zuhause, Wohnung. Mhm. Also wir haben einzelne Wohnungen, einzelne Wörter dafür. Mhm. Im Englischen haben wir Home, House, to be at home. Also alles ist sehr, sehr bezogen auf dieses eine Wort, ja. Genau, und Casa ist halt breiter. Ich kann Casa nicht erklären, Casa bedeutet für mich einfach viel mehr. Und das andere heißt, ist When It's Just a Latinx Thing. Und das bezog sich ja zum Beispiel ganz explizit auf einen Diskurs in der US-amerikanischen Welt. Also um die Erschießung in Orlando auf den Pulse Club, genau. Das heißt, ich habe halt schon ein Scene auf Englisch, das ist mir auch wichtig, mein englisches Scene. Aber diese Zweisprachigkeit zu ermöglichen, ich glaube, das ist so ein Diskurs, der schwierig ist. Ne? Also bedeutet Inklusivität, dass jede einzelne Sache für jeden zugänglich ist? Ja. Und wie zugänglich ist es dann noch, Sachen zu produzieren? Mhm. Oder bedeutet es generell zu versuchen, in seinem künstlerischen Werk verschiedene Zugänge zu erschaffen? Und ehrlich gesagt, ich finde die Idee von dem ersten total schick. Ich fände es schick, wenn es jedes von meinen Scenes in Breite gäbe, ich eine gebärdete Version davon hätte und auf Deutsch, Englisch, Spanisch mindestens. Dann würde ich den ganzen Tag nur mit Förderanträgen verbringen. Das ist es, ja. Und dafür habe ich einfach nicht die Ressourcen, heißt, am Ende gäbe es dann nichts aus schwarzer Perspektive oder nichts aus meiner schwarzen Perspektive. Genau. Oder ich glaube dabei, nichts aus schwarzer Perspektive, weil welche schwarze Person hat die Zugänge dazu in Deutschland so zu produzieren, wenn nicht mal weiße große Verlage sich das finanziell leisten können. Und deswegen versuche ich halt eben, und das ist wirklich gerade eine Suche, also Maisha Uma würde jetzt sagen, eine Suchbewegung. Das ist gerade wirklich eine Suchbewegung bei mir. Wie kann ich meine Kunst zugänglicher machen, ohne sie mir unzugänglich zu machen? Weil ich habe vor anderthalb Jahren so einen Call-out gekriegt online, den ich damals ein bisschen zu ernst genommen habe, wo ich einen Podcast rausgebracht habe und dann wurde ich sehr dafür angemacht, dass ich kein Skript zu dem Podcast hatte. Also nicht den ganzen Podcast quasi nochmal transkribiert habe. Das war der Podcast zu Schwarzen an der Universität und die Person, die sich beschwert hat, war eine weiße Person. Es war ein Podcast zu Schwarz, als schwarze Person überleben in der Universität. So. Und es war eine weiße Person, die nicht an der Uni ist, die sich beschwert hat. Okay. Wo ich schon war, gut. Ja, aber für wen ist denn dieser Podcast jetzt gemeint? Also, ja. Genau. Und dann dachte ich, ja stimmt, ich bin ein böser Mensch, ich habe keine Transkripte für meinen Podcast. Und habe dann gemerkt, oh Gott, aber mit meiner Leserechtschreibschwäche wird das sehr schwierig für mich, alles, was ich online publiziere, zu transkribieren, weil die Idee hinterm Podcasten war halt eben, weniger Aufwand zu haben mit Rechtschreibkontrollen. Also ich musste mich ein bisschen entscheiden zwischen meinen Unitexten und meinen Schwarz-Rund-Texten und war so, okay, so kann ich das irgendwie unter einen Hut bringen. Das heißt, ich habe mir einen Zugang verschafft mit meiner Behinderung und habe damit aber Exklusionen quasi produziert. Ja. Es ist schwierig. Und diesen Schuh kann sich ja dann eigentlich jede Person anziehen. Also ich traue mir ja auch nicht. Aber gleichzeitig ist es so, ja, du schreibst ja schon, es gibt ja deine Texte und dann machst du noch was. Es ist ja nicht, dass du nur, dass von dir dann nur irgendwie Audio-Output gibt. Nee, und genau. Dann, das ist ja, also muss man ja dann auch so ein bisschen so sehen, okay, zu versuchen, dass es irgendwie was gibt. Also bei mir ist ja auch ein bisschen der Grund, dass ich diesen Podcast mache, dass Scenes oder auch Inhalte von Scenes zugänglicher werden für Leute, die vielleicht nicht lesen können, aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, das ist genau der Punkt, so ein bisschen, dass wenn wir dann einzelne Formen besonders schämen, weil es hat mich noch nie jemand für einen Blogpost geschämt, der nicht eingesprochen war. Ja. Das ist noch nicht passiert. Faszinierend, Das finde ich halt, ich finde halt, manche Forderungen sind vollkommen legitim. Also zum Beispiel habe ich viel zu lange gebraucht, um meine YouTube-Videos anzufangen zu transkribieren, weil ich schlichtweg die Technik nicht verstanden habe und aus meiner ableisierten Perspektive heraus nicht die nötigen Ressourcen aufgebracht habe. Und daran arbeite ich jetzt so. Mhm. Definitiv. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass jede Kritik falsch ist. Das ist eine vollkommen legitime Kritik der gehörlosen und tauben Communities zu sagen, ey, YouTube bietet mittlerweile eine extrem gute Software dafür an. Es ist eine der besten Transkriptionssoftwares, die ich je erlebt habe. Wow. Ich habe schon mit Bezahlsoftware gearbeitet. Also du hörst das Video und sobald du anfängst, das Transkript zu schreiben, macht das Video von sich aus eine Pause, damit du fertig schreiben kannst. Und sobald du aufhörst zu tippen, läuft das Video weiter. Wow. Also es ist unglaublich bequem. Ich habe mein 10-Minuten-Video letztens in 30 Minuten transkribiert, inklusive Rechtschreibkontrolle. Oh wow. Und das ist wirklich kein Aufwand. Ja, Das ist wirklich, das ist umsetzbar, weil für ein 10-Minuten-Video sitzt du so lange im Schnitt, also das... Das... Genau. Aber jeden Podcast zu transkribieren... 30 Minuten das Podcast zu transkribieren ist schon... Ja, vor allem, ich glaube, das ist auch die Frage des Impulses dahinter. Wenn ich ein Video aufnehme, muss ich erst das Set zurechtmachen. Ich mache mir mindestens Stichpunkte bei komplexeren, wie jetzt letzten Monat zum Beispiel in meinem Black History Video, wo es ja um Afrofuturismus und so ging. Ein sehr komplexes Skript, ich hatte wochenlange Recherche dafür und so weiter und so fort. Heißt, wenn ich all diese Arbeit aufbringen kann, dann die 30 Minuten bin ich zu nehmen. Da ist definitiv eine Diskrepanz, die problematisch ist. Aber wenn ich einen Podcast aufnehme, das ist ja auch das, wie Podcasts letztendlich sich etabliert haben, geht es ja darum, schnell und ohne eben diese Rechtschreibbarriere Inhalt ins Internet zu stellen. Ja, genau. Also ich glaube, das ist so was mir so ein bisschen fehlt. Also long story short, deswegen ist es, glaube ich, bei Scenes auch so wichtig, dass dieses Übersetzen halt nicht einfach ist. Es ist einfach, also wenn ich ein gemaltes Scene mache, sind das vielleicht 3-4 Stunden Aufwand. Also klar, es ist viel mehr Konzeptarbeit, die halt im Kopf passiert, aber jetzt wirklich, dass ich setze mich hin und bastel das zusammen und so. Das sind 3-4 Stunden ungefähr. Mhm. Also wirklich dann das Ausschneiden, Cutten. Und das aber zu übersetzen, müsste ich das ganze Scene nochmal neu produzieren. Genau. Es ist eigentlich ein zweites Produkt. Ist es auch, also so. Genau so habe ich das auch gemacht. Aber das muss man sich wirklich ein paar Mal überlegen, ob es sich bei jedem Scene dann lohnt. Ja, du musst es ja dann auch dabei haben, du musst es tragen, du musst es nach... Also so, ja, es kommen ja ganz viele Arbeitsschritte dazu. Es ist ja nicht jetzt wie, du machst es einmal und dann ist es da und es ist für alle zugänglich. Genau. Es ist schon tricky. Deswegen ist es, glaube ich, auch cool, dass wenn du Deutsch als Hauptsprache hast oder halt in einem Land lebst, wo Deutsch die Hauptsprache ist und das wirklich zugängliche Sprache ist, dann zu einem Teil auf jeden Fall auf Deutsch Dienst zu machen, weil halt die Wahrscheinlichkeit, dass der englische Buchmark jemals Sachen übersetzen wird, der englische Scene-Markt sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Ja. Also das wird stimmt, nicht passieren. Ja. Also so. Mhm. Weil es sich nicht lohnt. Ja. Es gibt Leute, die in Deutschland kein Englisch sprechen, aber es sind halt verhältnismäßig so wenige, dass sich das für englischsprachige Scenes da einfach nicht rechnet. Ja. Was ich dich auch fragen wollte, es gibt ja ein bisschen so Technik-Nerd, wie stellen Menschen Scenes zusammen. Und wir haben ja schon ein paar Mal nebeneinander auch getabled und so, und ich kenne deine Scenes ziemlich gut und finde das auch faszinierend zu sehen. Du hast ja sehr viele verschiedene Formen von Scenes, wie du Scenes rausbringst. Also ich bin ja ein bisschen langweilig, bei mir gibt es eigentlich immer nur A5-Hefte oder dann Mini-Scenes, aber bei dir gibt's ganz viele verschiedene Formen und... Ja, genau. Ja, erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, das ist so ein bisschen das, was sonst ja auch mein Problem ist, dass nicht mein Problem ist, aber das, was ich halt tue, ich entscheide mich halt nicht für eine Form. Mhm. Also ich bin, ja. Genau, ich gebe ja auch die ganz klassischen Mini-Scenes raus, so. Aber ich denke, also ich mache halt auch andere Formate, also A5 und dann A6. Ja. Dann habe ich viereckige Scenes, also die, wie das Mini-Scene funktioniert, nur einfach quadratisch sind. Dann habe ich eins, das ist das Scene aus der Hölle, sage ich immer dazu, das zu unserem letzten Podcast. Das Begehren-Scene, was es nicht mehr geben wird, sobald es ausverkauft ist. Es ist wunderschön, aber. Es ist wunderschön. Aber mir macht es schon Stress, wenn ich mir das angucke, weil ich mir vorstelle, wie anstrengend das ist, das immer auszuschneiden und zu falten. Da war die Idee von so Layers, also ich arbeite ja viel mit Liebe Make-up sehr und bei so Augen-Make-up geht es ja ganz viel um Layering. Also wie du verschiedene Schichten aufeinander lagerst, um dadurch so Effekte zu kreieren. Und was ich da halt wollte bei dem Scene, ist es in Schwarz-Weiß, zu gucken, wie ich mit Schwarz-Weiß layern kann. Mm. Und deswegen muss jede Seite einzeln ausgeschnitten werden. Mm-hmm. Und es hat so ein ganz komisches, längliches Format. Und dann muss das so getackert werden. Und dann sind quasi alle Seiten schief. Und dadurch ist es aber, wenn man von draußen drauf guckt, dass, also vorne hat das so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, dann sieht man quasi schon alle Seiten darunter so durchblinzen. Das macht es sehr hübsch. Ja. Es ist aber quasi wirklich jedes einzelne eine Einzelanfertigung. Mhm. Und genauso, also ich habe ja auch jetzt eine Ausstellung gehabt im Susi Frauenzentrum. Ich verkaufe ja auch Kunstdrucke. Ich arbeite halt mit allem Möglichen, also von Pen to Paper und ab zum Copyshop, also aufgemalt, aufgeschrieben, gedruckt, bis hin zu so Papercut-Techniken, also wo ich Papier ausschneide und in verschiedenen Lagen aufklebe, bis hin halt zu einem Computer. Also ich arbeite mit Scribus und mit Scribus kann man sehr, sehr cool Flyer gestalten, aber man kann damit auch sehr, sehr gut Scenes gestalten. Und als ich damals für die WeTour, also Schwarze Poesie auf Reisen, ein Mini-Scene gemacht habe mit Fotos von den KünstlerInnen und jeweils einem Ausschnitt aus einem Gedicht, das gab es so für 50 Cent bei den Veranstaltungen zum Kaufen quasi. Das musste ich halt am Computer machen, weil wir ein Fotoshooting hatten. Also da gab es eine Notwendigkeit dazu, wie mache ich das jetzt eigentlich, wenn ich mit der Original-Bilddatei arbeiten muss. Genau, und so kam das dann, dass ich auch am Computer gearbeitet habe. Und mittlerweile ist das so bei mir wirklich ein Mix. Also das ABC der Gefühle ist jetzt wieder komplett Pen to Paper entstanden. Mhm. Das ist wirklich Handschrift und ausgeschnitten und handgemalt und so kopiert, wie es ist. Und gleichzeitig gibt es aber, also mein Scene, was fast gleichzeitig erschienen ist, ist das Afro-Latina-Scene. Und das ist eben ein computergeneriertes Scene. Also ich arbeite halt viel mit Bildern von mir selber. Und die entstehen halt auch wiederum mit Pastellkreide, mit Computer, Aquarelle, Ölfarbe, Zeichnung, alles. Fotografie. Also ich beschränke mich extrem ungern, was so meine meine künstlerischen Mittel sind. Mhm. Also meine Beschränkung ist eigentlich nur das Geld. Genau. Nee, aber das ist faszinierend zu sehen und auch sehr inspirierend und aufregend, dann auch wirklich deine Scenes ausgestellt zu sehen, was für eine Vielfalt da tatsächlich da ist. Und es ist, finde ich, auch weiterhin unglaublich toll, dass du nicht trotz deiner künstlerischen Arbeit, aber weil du halt so viel andere Art von künstlerischer Arbeit machst, dass du immer noch bei den Scenes bleibst. Ja, auf jeden Fall ist halt auch die direkteste Art, in Kontakt zu kommen. Mhm. Also das ist halt sowas, was mir sehr fehlt, wenn ich Bücher rausbringe, dass ich ja, also ich gleich ja Beta lese für die Texte und so, ne? Dann gibt es das Lektorat. Aber halt zum Beispiel das Afro-Latina-Scene kam zuerst raus in einer handgeschriebenen Variante. Mhm. Also das war so auf pinkem Papier ganz schnell gedruckt. Ich war genervt davon, das selber mal erklären zu müssen. Und dann habe ich eine andere Afro-Latina getroffen beim Friends-Fest. Und die hat mir dann noch was erzählt zu dem Thema. Und dann war ich so genervt davon, dass das nicht in dem Scene drin war. Mhm. Und dann habe ich mich halt einen Nachmittag hingesetzt, das am Computer nachgebastelt, das Scene, die neue Info mit reingenommen, das Ganze noch ein bisschen zugänglicher gestaltet. Also mittlerweile ist es kein doppelseitiges Scene mehr, sondern es ist alles quasi in der Faltung drin, wie Mitch es kauft. Und das ist dann einfach neu rausgebracht. Und es war halt kein Aufwand. Das mag ich total gerne am Scene zu machen, dass du sehr schnell auf Kritiken reagieren kannst. Das Schlimmste, was dir passiert, ist, dass du 50 Euro in die Tonne treten musst. So. Ja. Und das ist, wenn wir gucken, wie teuer Buchproduktionen sind. Oh, ja. Was mehrere Tausende sind. Mhm. 2 Jahre Produktionszeit. Eine ganz andere Geschichte. Oh. Dann sage ich erstmal Dankeschön für das tolle Gespräch. Und schön, dass du da bist. Danke fürs Einladen. Und zum Ende hin, wie ich das ja jetzt gerne in dem Podcast mache, würde ich dich bitten, vielleicht was aus einem deiner Scenes vorzulesen. Such dir eins aus. Ein Scene, was mir sehr am Herzen liegt und was bei mir auch in meinem Zimmer an der Wand hängt, ist das Femme-Scene. Ich als auch eine Femme-Person, der das Femme-Sein ja oft abgesprochen wird, mir hat dieses Scene extrem viel bedeutet und das ist für mich wieder dieses, was Scenes so essentiell sind, irgendwie Empowerment, über ein Thema schreiben, was vielleicht gerade auch so ein bisschen kontrovers ist, so polarisieren, aber halt vor allem dieses von einer anderen Person, die die gleiche, sag ich mal, Identität hat, da gesagt zu bekommen, du darfst das auch sein und du bist okay. Okay, cool. Freut mich voll, dass es dir so gefällt. Yeah. Genau, also mein Femme-Scene ist mein, wie heißt denn das, Cut-Paper-Scene oder so. Mhm. Also es ist halt entstanden, da ich Behinderung habe, muss ich mein Essen online bestellen. Also jetzt nicht so Lieferservice-mäßig, sondern eben, also jetzt nicht Pizza so, sondern also auch manchmal Pizza. Ja. Aber was ich damit meine, ist, ich muss mein Essen vom Supermarkt quasi bestellen. Mhm. So, weil das wegen meiner Rückengeschichten nicht mehr geht, dass ich das die ganze Zeit trage. Mhm. Und die anderen behinderten Personen, die das auch machen, kennen das wahrscheinlich. Man hat immer sehr viele von diesen braunen Papiertüten zu Hause. Ja, also ich mache das auch und ich habe auch sehr viele braune Papiertüten bei mir zu Hause, ja. Und das muss dann ja irgendwie kreativ genutzt werden, weil was zur Hölle soll ich bitte mit 40 Papiertüten? Genau. Kauflandtüten, kann ich jetzt sagen, ist keine Werbung, die hat nämlich den Lieferdienst eingestellt. Unmöglich. Unmöglich. Genau, darum geht das Sie. Nein. genau. Also habe ich dann diese Papiertüten eben verwendet. Ich hatte noch so, also ich habe so andere Papierreste noch von Workshops gehabt in verschiedenen Farben und dachte mir, okay, ich kann ja auch mal ein Scene machen, was nicht super deprimierend ist. Und das ist halt mein Femme-Scene. Mhm. Mein Femme-Scene ist mein Gute-Laune-Scene gewesen, bis es halt das ABC der Gefühle gab. Und das Scene ist eigentlich gar nicht von mir. Das stimmt ja gar nicht. Das ist nämlich von einem Kaktus gemacht. Das, oh, Scene. Das ist, wow, ja der Kaktus hier, ne? Oh ja. Der Kaktus hat, ich verkaufe es ja eigentlich nicht. Mhm. Und dieser Kaktus erklärt uns, was Femme ist. Wow. Genau. Auf der ersten Seite steht halt schon direkt in Femme, in allen Körperformen. Für die Norm zu auffällig, bleiben wir unbequem Teil eurer Communities. Und ich lese dann einfach mal von der ersten Seite vor. Und zuerst begrüßt uns der Kaktus. Der Kaktus hat so eine schicke Blume oben am Kopf, die so rot und lila ist. Huhu, ich bin Femme, ja? Ich. Klaro, meine Stacheln sind super süß, aber auch wenn du ganz anders bist, kannst du Femme sein. Mit jedem Körper. Hyperstachlich, oder? Genau, und dann gibt es so ein bisschen inhaltliches Input, was ich hinzugefügt habe. Femmen kennen viele nur aus cis-lesbischen Beziehungen. Docke die, die ihr selbst mit süßen, weichen und schön und angeblich unfunktionalem Kram zeigt, als Feminina, in Anführungsstrichen. Irgendwie ist es einfacher, mit biologistischen und paranormativen und heteronormativer Kacke Verhältnisse von Ungerechtigkeit zwischen sorgetragenden und versorgten, weichen und harten, coolen und kitschigen Menschen zu bezeichnen. Wie mit so ungreifbaren Worten wie Femme und Butch. Aber jene, die Femmefeindlichkeit erfahren, verstehen diese ungreifbaren Gemeinsamkeiten, die Femmes teilen. Genau, das ist die erste Seite und dann habe ich so eine Seite gestaltet, die heißt Femme kann alles sein. Und da stehen dann 5 Millionen verschiedene Sachen. Ich kann ja ein paar vorlesen. Behindert, bitchy, süß, extrovertiert, leise, Kaktus natürlich. Schwarz, Latinx, lieb, laut, fürsorglich, Single, Poly, Bi, Pan, lesbisch, herzlich, kitschig, of color, verheiratet, wütend, Ace, Demi, hässlich, introvertiert, arm, reich, ambivert. Genau, das steht da so drauf. Und dann habe ich aber einen ganz großen Band darauf geschrieben, wo drauf steht, oder ganz, ganz anders. Yay. Trotzdem sind wir ganz oft unsichtbar. Wenn wir cisnormative Aussehensprivilegien haben, denken viele, auch in der queeren Szene, wir wären hetero-cis-Frauen, die sich verlaufen haben. In der hetero-cis-Welt verschwinden wir, weil unsere Queerness nicht gesehen oder geglaubt wird. Das schützt uns, während es auch schmerzt. Ohne cisnormative Aussehensprivilegien erleben Femmes Transmisogynie und Entmenschlichung und Hypersexualisierung. Auch das ist ganz verschieden, aber viele Femmes werden nirgends als Femme erkannt und geliebt. Und der Kaktus guckt dann ganz traurig und sagt, dass Alok White Menon gesagt hat, dass Femme Loneliness bedeutet, also Einsamkeit bedeutet. Okay. Genau, aber es endet ganz, ganz positiv, das verrate ich jetzt noch nicht. Und nach dem sehr positiven Ende sieht der Kaktus sich selbst in einer Denkblase mit einem Herzchen, in dem steht Me, also ich. Wow. Und genau, in der Innenseite gibt es dann das, was an deiner Wand hängt. Genau, nämlich ein Poster. Vielleicht magst du da kurz was zu erzählen, weil du hast es auch schon ausgeführt. Oh ja, das ist sehr toll und das ist auch eine sehr gute Verkaufsmotivierung, wenn du dieses Scene auch bei Scenefest und so vorstellst, dass ein Mensch dieses Scene halt aufklappen kann und innen ist ein Poster, da steht ganz groß Femme drauf und mitten ist dieser Kaktus dann zu sehen mit der wunderschönen Blume auf dem Kopf. Und dann gibt es ganz viele Herzen drumherum, die einige schon ausgefüllt sind. Da steht zum Beispiel cute oder stachelig drin. Und dann gibt es ganz viele leere Herzen, wo ein Mensch das dann selber ausfüllen kann. Was für ein Farm ist. Was für ein selber Farm ist. Und das fand ich halt als eine behinderte Agender-Farm halt super, dass ich da dann auch meine Farmness reinschreiben konnte. Und das hängt bei mir Yay. An der Wand. Und ich empfehle es sehr für alle Femmes oder Fans von Femmes. Genau, man kann auch Femme-Fan sein. Genau. Und die brauchen wir auch. Genau. Und das zum Beispiel auch Femmes schenken. Genau. Oder auch, also zum Beispiel, ich finde es auch wichtig, sich so zum Thema Feminität und Abwertung von Feminität zu informieren. Auch gerade, wenn es um Kinder und Jugendliche geht zum Beispiel. Oh ja. Ich glaube, viel Homofeindlichkeit und sowas gar nicht zu verstehen. Oder nur sehr oberflächlich zu verstehen, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass es das braucht, dass jemand sich als Femme positioniert, um Femmefeindlichkeit zu erleben. Mhm. Das ist das Gemeine daran. Das geht auch verflucht gut ohne die Positionierung, genau. Dass ein Mensch die Scheiße abkriegt. Ach, vielen lieben Dank. Danke für die tolle Arbeit und die tollen Scenes, die du machst. Und danke, dass du da warst und mit mir reden wolltest. Über Scenes auf Deutsch und so viele andere Themen. Unsere Zusammenarbeit hört nicht hier auf. Das war's. Sondern für immer. Sondern nächste Woche wird es auf der Seite von Schwarzrund, also auf schwarzrund.de, ein Video geben. Ein Vlog. Und Videoblog. Und worum geht's da? Genau, wir haben einen Vlog aufgenommen, weil bei mir geht's in diesem Monat passenderweise um Radical Publishing. Also das, was bei dir quasi das ganze Jahr immer das Thema ist. Dem schenke ich auch einen Monat als Thema. Und dazu haben wir einen Vlog aufgenommen. Und genau, dort wird es um viel Community-Internes gehen. Mhm. Aber eben auch um die Kraft von Scenes wohin sie uns führen können und was Self-Publishing eben auch bedeutet aus minorisierter Perspektive. Wow. Also für euch, die Bock haben, noch mehr Gespräche über Zines zu hören, wo wieder wir über Zines reden. Genau, dann nächste Woche auf schwarzrund.de. Wo kann Mensch dich denn sonst finden? Bei Twitter findet ihr mich. Überraschenderweise als Schwarzrund. Bei Facebook findet ihr mich auch unter Schwarzrund. Und bei Instagram findet ihr mich allerdings auch unter Schwarzrund. Wow. Außerdem bei Mixcloud gibt es halt auch Podcasts von mir zu hören. Das sind eher Audiostücke meistens, also Klangstücke, was das bedeutet, findet ihr dann daraus. Und da gibt es auch zum Beispiel unseren letzten Podcast zu hören, den wir vor einem Jahr aufgenommen haben, zum Thema Begehren. Super. Dann nochmal vielen lieben Dank. Danke an alle, die zugehört haben. Diesen Podcast gibt es wie immer dann auf meinem Mixcloud oder über die Seite queertrashdistro.org. Ja, dann hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss.